Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Einsatz im Dschungel. Ryder und die Fellfreunde waren schon seit dem frühen Morgen unterwegs. Mit dem Paw Patroller, ihrer rollenden Einsatzzentrale. Sie wollten ihren Freund Carlos besuchen, der im Dschungel lebte und sich um die Tiere dort kümmerte. Aufgeregt streckten Marshall und Rubble ihre Nasen aus dem offenen Fenster des Busses. Marshall, riechst du das? Ja, es riecht nach Dschungel. Aha. Wuhu. Ryder griff nach seinem Pawpad. Carlos, wir sind gleich da. Schön, ich freue mich schon, euch zu sehen. Wie geht's denn den Welpen? Wir freuen uns schon riesig. Uns geht's richtig gut. Sie sind schon ganz aufgeregt. Und dann waren sie endlich da. Carlos winkte den Fellfreunden fröhlich zu, als sie über die Rampe ins Freie stürmten. Hallo Carlos, wie geht es dir? Sehr gut. Hallo meine Freunde. Begeistert schleckte Marshall Carlos übers Gesicht. Das kitzelt. Neugierig schauten sie sich um. Sie standen zwischen dichten, hohen Bäumen, die in den Himmel wuchsen und ganz anders aussahen als die in der Abenteuerbucht. Wow, das ist ja ein richtiger Dschungel. Hier könnte ich auch leben. Ist schön warm hier. Ja, im Dschungel gibt es die tollsten Sachen zu sehen. Überall hängen grüne Lianen rum, auf denen man super schaukeln kann. Mit einem Satz sprang der kleine Feuerwehrhund auf das, was er für eine Liane hielt. Warte, Marshall, das ist keine Liane, das ist... Ein grüner Kopf erschien neben dem kleinen Feuerwehrhund. Eine Schlange! Oh, Ryder! Erschrocken machte Marshall einen Riesensatz direkt in Ryders Arme. Du hast Glück, Marshall. Das ist eine freundliche Schlange. Jedenfalls grinste sie übers ganze Gesicht und schlängelte dann davon. Aber da kam schon der nächste Besucher. Ist das nicht unsere Mara? Ein kleiner brauner Schimpanse schwang sich von Ast zu Ast und hopste direkt auf sie zu. Hallo Mara, wie geht's dir? Sofort umringten die Fellfreunde das Äffchen. Nicht weglaufen, Mara. Ich möchte ein Foto von euch machen. Ryder nahm sein Pawpad und wollte gerade auf den Auslöser drücken, als Mara danach griff. Nein, gib das wieder her. Aber Mara saß bereits auf einem Baum mit dem Pawpad. Ich brauche das. Das Äffchen wollte das Pawpad aber lieber behalten. Bitte, Mara, sei lieb. Mara wollte aber nicht lieb sein und verschwand im Dschungel. Sofort nahmen die Fellfreunde die Verfolgung auf. Ich kann's nicht glauben, Mara ist mit meinem Pawpad abgehauen. Das ist eine Aufgabe für die Paw Patrol. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Aber ohne das Pawpad kann ich die Hunde nicht rufen. Doch dann fiel Ryders Blick auf den Bus. Der Paw Patroller. Auf geht's. Carlos und Ryder liefen zur rollenden Zentrale hinüber. Kaum waren sie drinnen, aktivierte Ryder auch schon den großen Monitor. Paw Patrol, zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Sofort machten die Fellfreunde kehrt. Das taten sie immer, wenn der Junge sie rief. Nur Marshall steckte mit seinem Gesicht in einer roten Blume fest. Mühsam befreite er sich. Nichts passiert. Marshall, jetzt komm schon. Hey. Blieb mit dem Fuß aber in einer Liane stecken und kugelte so über den Boden, dass er ganz und gar eingewickelt war, als er den Bus endlich erreichte. Ich weiß, ich komme zu spät. Tut mir leid, aber der Dschungel hat mich so gefesselt. Die Fellfreunde stürmten in den Paw Patroller und direkt zu ihren Einsatzanzügen. Schnell schlüpften sie hinein und flitzten dann weiter in die Zentrale. Dort sprangen sie auf die gepolsterten Bänke, die an den Längsseiten angebracht waren. Rocky, Chase und Marshall saßen auf der einen Seite. Sky, Rubble und Zuma auf der anderen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr mir helfen wollt, meine Freunde. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Ihr wisst ja, dass Mara sich mein Pawpad geschnappt hat. Das Pawpad-Signal zeigt uns, wo das Äffchen ist. Es sieht so aus, als wenn es den Dschungel verlassen hat und auf den Berg will. Oh oh, da wo sie hin will, stehen die alten Ruinen. Da ist es verhext. Na und? Dort gibt es doch keine fetten Spinnen, oder? Spinnen mochte Rubble nämlich überhaupt nicht. Sky, du fliegst mit deinem Hubschrauber die Gegend ab. Vielleicht siehst du Mara ja. Ich bin ein Flughund! Doch auf dem Bildschirm erschien jetzt ein Signal. Was? Ich werde von meinem Pawpad angerufen? Wie ist das möglich? Wie kann ich den Paw Patroller anrufen? Ryder nicht, aber das Äffchen. Jedenfalls war plötzlich sein Kopf zu sehen. Mara? Mara, bitte sei so lieb und bring sofort mein Pawpad zurück. Nein, der Kopf des Äffchens verschwand wieder. Schön, dass du angerufen hast. Chase, du setzt deine Superspion-Nachtsichtbrille auf und verfolgst Mara bei der Ruine. Eine Ruine, die verhext ist? Toll, das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Carlos, willst du mitkommen? Ja, das würde ich gern. Aber ich hoffe, Mara geht nicht in die Ruine. Die Leute sagen, wer einmal da reingeht, der kommt nie wieder raus. Wie gruselig! Das macht mir Angst. Uns wird schon nichts passieren. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Carlos und Ryder liefen zu Ryders Quad, das auf einer Plattform stand, die nun seitlich herausgeschwenkt wurde. Chase sauste zu den Garagen und sprang in sein Polizeiauto. Und Sky flitzte aufs Dach, wo ihr Hubschrauber stand. Jeder wusste genau, was er zu tun hatte. Und im Nu rasten sie hintereinander durch den dichten Dschungel Richtung Ruine. Du kannst mein Handy benutzen. Danke, Carlos. Das Handy zeigte den Freunden den kürzesten Weg. Aber Sky in ihrem Hubschrauber war noch ein bisschen schneller. Ryder, Mara ist mit deinem Pawpad auf dem Weg zur Ruine. Du bist genau hinter ihr. Wir sehen sie, wir versuchen sie einzuholen. Aber Mara war flink und schwang sich geschickt von Liane zu Liane. Als Ryder, Carlos und Chase die Bergspitze erreichten, auf der die alte Ruine stand, war von dem kleinen Schimpansen weit und breit nichts zu sehen. Das Äffchen muss hier irgendwo sein. Und wirklich, die drei waren kaum aus ihren Fahrzeugen geklettert. Da entdeckten sie Mara auch schon. Sie saß auf dem Dach der Ruine und hüpfte nun ins Innere. Ich hab's gewusst. Ihr wartet hier kurz. Ich versuche es zu finden. Warte, wir lassen dich doch nicht allein da reingehen. Ich weiß nicht. Du hast recht. Wir gehen alle zusammen. Dunkelheit umfing die Freunde, als sie die Ruine betraten. Doch Chase hatte ja einen Scheinwerfer in dem Rucksack auf seinem Rücken. Wuff, Licht! Die Ruine schien sehr alt zu sein. Sie bestand aus einem hohen, großen Raum, in dem kleine und große Felsen verteilt waren. Überall gab es verborgene Nischen. Trotzdem hatte Chase Mara schnell entdeckt. Da ist Mara, ja. Schade, schon wieder weg. Ryder schaute sich aufmerksam um. Toll hier. Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Leute hier nennen ihn den Tempel der Affenkönigin. Carlos zeigte nach oben, zu einem Felsvorsprung, der die Form eines großen Affen hatte. Und er trug eine goldene, glänzende Kette um den Hals. Und die Leute sagen, wenn man der Königin die Kette wegnimmt, dann stürzt der Tempel zusammen und man ist gefangen. Das ist gefährlich. Aber die drei wurden abgelenkt. Da ist sie wieder. Chase, du lenkst Mara ab und ich hol das Pawpad. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und der kleine Schäferhund hatte auch schon eine Idee. Wuff, Seilrutsche. Aus seinem Rucksack löste sich ein schmales Seil, sauste durch die Luft und verhakte sich in dem Affenfelsen, auf dem Mara mittlerweile hockte. Oh. Hallo Mara. Dann hakte Chase sich selbst an dem Seil fest. Bitte mach jetzt kein Affentheater. Wuff, Saugnapfpfoten. Schon sauste er quer durch die Ruine. Wetten, das kannst du nicht, Mara. Mara sah jedenfalls ziemlich begeistert aus. Wupp, zurück! Na, wie mache ich das? Chase landete wieder neben Ryder und Carlos. Wahnsinn, das möchte ich auch können. Genauso wie Mara. Sie legte das Pawpad auf den Felsen, griff sich eine Liane und sauste auf ihr quer durch den Tempel. Das machst du gut, Mara. Ich bin richtig stolz auf dich. Der Plan war aufgegangen. Schnell kletterte Ryder hinauf auf den Felsen. Du hast sie gut abgelenkt. Ich hab das Pawpad. Super. Na dann nichts wie raus hier. Einen Moment. Ich mach noch schnell ein paar Fotos. Ich will lieber gehen, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Na gut. Jetzt komm, Mara. Wir gehen nach Hause. Los! Das Äffchen machte einen großen Satz und sprang. Nur leider nicht auf den Boden, sondern hinauf auf den Affenfelsen. Und dann schnappte es sich blitzschnell die goldene Kette der Königin. Nein, Mara! Die Wände begannen zu wackeln. Sie hat die Kette genommen. Die Ruine stürzt über uns ein. Schnell raus! Der Boden bebte und die Felsen stürzten in sich zusammen, als die Freunde zum Ausgang rannten. Nichts wie raus! Doch der Weg hinaus war verschüttet. Erschrocken musste Sky in ihrem Hubschrauber mit ansehen, wie sich ein dicker Felsbrocken nun auch von außen vor den Eingang schob. Oh nein! Sie sind eingesperrt! Im Inneren des Tempels bebte es erneut. Das war Mara. Wir müssen der Königin die Kette wieder umlegen. Und sie brauchten Hilfe. Schnell. Sky. Sky war mit ihrem Hubschrauber in der Zwischenzeit gelandet und versuchte nun, den Felsen vom Eingang wegzuschieben. Sky, hörst du mich? Laut und deutlich. Ein großer Felsbrocken ist runtergefallen und liegt vor der Tür. Ich brauche Hilfe. Dafür war Rubble genau der Richtige. Rubble? Du musst ganz schnell mit deinem Presslufthammer zur Ruine kommen. Alles klar, Ryder, bin schon unterwegs. Er flitzte zu seinem gelben Schaufelbagger, fuhr bereits wenig später die Rampe hinunter. Rubble ist der Retter! Und verschwand im Dschungel. Sky war sehr erleichtert, als sie ihren Freund kommen sah. Der Felsbrocken liegt genau vor der Tür. Ryder, Chase und Carlos sind da drin gefangen. Ich versuche mit dem Presslufthammer den Felsen klein zu machen. Und dann kommen sie vielleicht wieder raus. Aber sie mussten sich beeilen. Oh oh! Der Tempel bebte wieder und wieder. Und die drei in seinem Inneren dachten fieberhaft nach. Wie kriegen wir die Kette wieder wach auf? Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Wuff! Nachtsichtbrille! Dank ihr hatte Chase Mara und die goldene Kette schnell entdeckt. Wuff! Wuff! Seilrutsche! Und sauste quer durch die Ruine auf das Äffchen zu. Das ergriff schnell die Flucht. Doch genau das hatte Chase beabsichtigt. Oh, weg ist sie. Wuff, Licht. Er richtete den Scheinwerfer auf seinem Rücken genau auf Mara. Die wurde dadurch geblendet und ließ los. Sie hat die Kette fallen lassen. Das ist unsere Rettung. Blitzschnell schnappte sich Ryder die Kette und kletterte dann die Felsen hinauf, während der Tempel bebte und bebte. Ryder, pass auf! Doch jetzt erreichte Ryder den Affenfelsen. Nichts passiert. Und legte der Königin die Kette um den Hals. So. Es hat wieder aufgehört. Tatsächlich. Der Tempel bebte nicht mehr. Geschafft! Au! So. Und jetzt nichts wie raus. Draußen war Rubble sehr fleißig gewesen. Presslufthammer! Schaufel! Der Eingang war wieder frei. Ryder, Rubble hat den Felsbrocken weggeräumt. Versucht mal, die Tür aufzuschieben. Sofort stemmte sich Ryder dagegen. Vergeblich. Die ist viel zu schwer. Es gibt bestimmt noch eine andere Möglichkeit. Und die zeigte ihnen ausgerechnet Mara. Sie sprang aufgeregt auf einen Stein im Boden, der sich plötzlich absenkte. Dadurch wurde ein geheimer Mechanismus ausgelöst und der öffnete die Tür. Du hast es geschafft! Ja, mit der Hilfe von einem kleinen frechen Äffchen. Das nun fröhlich davonhüpfte. Danke, Mara! Auf Wiedersehen! Danke, dass ihr uns da rausgeholt habt. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Am Abend, als es dunkel geworden war, zündeten die Freunde ein Lagerfeuer an und grillten Marshmallows. Mara bemerkten sie erst, als sie sich Carlos' Handy schnappte. Halt! Mein Handy! Nicht schon wieder! Mara! Aber das Äffchen war schon auf und davon. Hallo, hier ist Ryder. Ein kleiner Kopf erschien auf dem Bildschirm des Paw Pets. Mara! Der kleine Schimpanse saß auf einem Baum genau über ihn und klatschte vergnügt in die Hände. Doch dabei verlor er das Handy. Ich fang's auf! Marshall machte einen Satz und landete mit seinem Gesicht wieder einmal in der roten Blume. Schnell befreite er sich, kugelte ein paar Meter zurück und kam im selben Moment bei seinen Freunden an, indem Carlos sein Handy auffing. Hauptsache, du hast es wieder!